Vater lachte leis. Die fliehen vor Schnee und Eis. Die ziehen nach Süden, um immer die Sonne zu sehen. Nach Süden, nach Süden.